Hi. Hallo. Look who's here. Schau, wer da ist. One of my favorite people in the whole world, Daniel. Einer meiner Lieblingsmenschen auf der Welt, Daniel. And I'm here with you too. Und ich bin auch hier bei euch. Reinhard and Daniel. Hier sind Reinhard und Daniel. So, I'm going to talk today about heaven's and earth's point of view. Heute spreche ich über den Standpunkt des Himmels und den Standpunkt der Erde. Do you know, I remember when the Lord said to me. Ich erinnere mich, als der Herr zu mir sagte. Reinhard, please, will you teach my people to agree with heaven and not with earth? Reinhard, würdest du mein Volk lehren, mit dem Himmel und nicht mit der Erde übereinzustimmen? And I began to think. Ich fing an nachzudenken. I need to teach people what? Was muss ich den Menschen lehren? So of course I said, Lord, can you please explain this to me? Natürlich sagte ich, Herr, kannst du mir dies bitte erklären? And he said to me. Er sagte mir. Heaven has a very clear point of view. Der Himmel hat einen klaren Standpunkt. But Earth has a different point of view. Die Erde aber hat einen anderen Standpunkt. And usually my children walk on Earth and agree with Earth's point of view. Normalerweise wandeln meine Kinder auf der Erde und stimmen mit dem Standpunkt der Erde überein. You know, I began to think. Ich begann zu überlegen. And the more I thought, the more shocked I became. Je mehr ich nachdachte, desto schockierter war ich. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Most things on this in our life, we actually learn from the system called world. Das meiste in unserem Leben haben wir vom weltlichen System gelernt. Our wisdom. Unsere Weisheit. How we handle money. Unser Umgang mit Geld. Education. Erziehung. How we handle the future. Wie wir die Zukunft handhaben. We basically have been taught by a system called world how to live life, and when we were Christians, we don't reject it. Im Grunde hat uns das weltliche System beigebracht, wie wir zu leben haben, und wir Christen lehnen es nicht ab. Think about this. Denk darüber nach. So, the more I began to think and pray about it, the clearer it became to me. Je mehr ich darüber nachdachte und betete, umso klarer wurde es für mich. So think about it. Denk darüber nach. Let's talk a little bit about Earth's point of view regarding math. Sprechen wir ein wenig über den weltlichen Standpunkt betreffend Mathematik. Math. Kalkul, Mathematik. I love math. Ich liebe Mathematik. I love math. Ich liebe Mathematik. So, on this Earth point of view. Aus dem weltlichen Standpunkt. 100 plus 300 plus 300 equals 400 ergeben 400. That's Earth's point of view. Das ist der weltliche Standpunkt. Is this heaven's point of view regarding math too? Ist das auch der Standpunkt des Himmels in Bezug auf Mathematik? It's not. Ist es nicht. Look how math works in heaven. Schau, wie Mathematik im Himmel funktioniert. Luke chapter 6 verse 38 teaches us this. Lukas 6 Vers 38 lehrt uns folgendes. Luke 6:38 teaches us that addition comes through subtraction. Lukas 6 Vers 38 lehrt uns, dass Addition durch Subtraktion kommt. And multiplication also comes through subtraction. Multiplikation kommt auch durch Subtraktion. That's what Jesus taught. Das hat Jesus gelehrt. Paul taught the same thing in 2 Corinthians 8 and 9. Paulus lehrte das gleiche in 2. Korinther 8 und 9. So look, also schau. You really should have a flip chart here. Wir sollten einen Flipchart haben. Because Earth point of view, you make a plus sign and then you add something, you increase it. Vom weltlichen Standpunkt her machst du ein Pluszeichen und dann fügst du etwas hinzu. Heaven's math is you make a minus sign and then suddenly it increases. Die Mathematik des Himmels ist, du machst ein Minuszeichen und dann plötzlich vermehrt es sich. Luke 6:38 says this. Lukas 6 Vers 38 sagt. Give. Gib. That's minus. Das bedeutet Minus. That's subtraction. Das ist eine Subtraktion. If I have $100 and I give $100, that means I now have $0. Ich habe $100, gebe $100 weg, dann habe ich keinen Dollar mehr übrig. Earth's point of view. Das ist der weltliche Standpunkt. But Jesus said, if you give, it shall be given unto you. Jesus sagt, wenn du gibst, wird es dir gegeben werden. A full measure. Ein volles Maß. Pressed down. Just do the whole thing. Shaken together and running over. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. My God. What's that? That's multiplication. Das ist Multiplikation. So, look at heaven's math. Schau dir die Mathematik des Himmels an. Subtraction brings multiplication. Subtraktion ergibt Multiplikation. Yeah. This is crazy. Das ist verrückt. You know, Debbie and me have lived this lifestyle for 35 years of our marriage. Debbie und ich haben diesen Lebensstil in unseren 35 Ehejahren gelebt. I remember one day I had a bill to pay. Ich erinnere mich an eine Rechnung, die ich zu bezahlen hatte. And I think, if I remember right, I had $100. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich noch $100. And I think the bill was either 300 or 400. Die Rechnung betrug 300 oder $400. And I only had 2 or 3 days to pay. Zum Bezahlen hatte ich nur noch 3 Tage Zeit. So what do you do when you have $100 and you need to pay a bill of $300 or $400 in 3 days? Was machst du, wenn du $100 hast und du in 3 Tagen eine Rechnung von $400 bezahlen musst? Earthly math does this. Weltliche Mathematik sagt, I need to find a way to add $300 to my $100. Ich muss einen Weg finden, um $300 zu meinen $100 hinzuzufügen. So let's pray. Also beten wir. God, I need $300. God, please, $300. Gott, ich brauche $300. Bitte, ich brauche $300. Well, how did that work out for you? Wie hat es bei dir funktioniert? You tell me how many of these prayers that you've prayed have been answered. Sag mir, wie viele solche Gebete erhört wurden. Or we go to our friends. Oder wir gehen zu Freunden. Can you loan me $300? Kannst du mir $300 leihen? If nobody loans us, we find a way to get it somewhere else. Wenn es uns niemand leihen kann, finden wir einen anderen Weg, das Geld zu bekommen. Because we've been taught by a system called world how to do math. Weil uns das weltliche System beigebracht hat, wie Mathematik funktioniert. This actually is a true story. Das ist eine wahre Geschichte. I said to Debbie, baby, I have $100, but the bill is $400, and I have 3 days to pay. Ich sagte zu Debbie, ich habe $100, die Rechnung ist $400, und ich habe 3 Tage Zeit, die Rechnung zu bezahlen. So I'm gonna find somebody in need, and I'm gonna give them the $100. Also finde ich eine Person in Not, der ich die $100 geben kann. You know why? Weißt du warum? Because that's heaven's math. Das ist die himmlische Mathematik. So and you reap. Sehe und du erntest. Give and you get. Gib und du bekommst. We always want to get, but we want to live by the math of this earth. That's not smart. Wir wollen immer bekommen, aber wir wollen nach der Mathematik dieser Erde leben. Das ist nicht klug. So what did I do? Was tat ich? I gave the $100 away. Ich habe die $100 verschenkt. Do you know what happened? Weißt du, was passierte? In heaven, math works like this. Im Himmel funktioniert Mathematik so. Subtraction brings multiplication. Subtraktion bringt Multiplikation. And I never talked to anybody about it. Ich habe niemandem davon erzählt. Because once you learn to live by heaven's point of view, you don't need to talk to people on this earth anymore. Wenn du lernst, aus dem himmlischen Standpunkt heraus zu leben, musst du nicht mehr mit Menschen darüber sprechen. Live by a different standard. Wir leben nach einem anderen Maßstab. Never talked to anybody. Ich sprach mit niemandem darüber. And then a couple of days later, I got $1,000. Ein paar Tage später bekam ich $1,000. I paid my bill of $400. Ich bezahlte meine Rechnung von $400. I took Debbie out for a really, really nice meal. Und ich habe Debbie zu einem wirklich sehr schönen Essen ausgeführt. And the money left over. Ich hatte Geld übrig. You see, it's been my lifestyle. Es ist mein Lebensstil. Look what I've learned. Was habe ich gelernt? God's math works like this. Die Mathematik Gottes geht so. You give with a spoon. Du gibst mit einem Löffel. And he gives you back with a big shovel. Und gibt dir mit einer großen Schaufel zurück. It's true. Das ist wahr. Some of our Dutch. Subtraction brings multiplication from heaven's point of view. Aus dem himmlischen Standpunkt heraus bringt Subtraktion Multiplikation. I hate debts. Ich hasse Schulden. I'm not sure who I hate more, debts or the devil. Ich weiß nicht, was ich mehr hasse, Schulden oder den Teufel. I think almost equal. Ich denke fast gleichermaßen. For me, debts is something of the system of this world that I want nothing to do with. Für mich gehören Schulden zum weltlichen System und ich will damit nichts zu tun haben. And there are 2 reasons. Aus 2 Gründen. Number 1, the Bible says, if you borrow, you are the slave of the one who lends to you. Erstens sagt die Bibel, wenn du leihst, bist du der Sklave von demjenigen, der von dir leiht. I'm the slave of Jesus, so I can't make myself slave of man. Ich bin der Sklave von Jesus, ich mache mich nicht zum Sklaven der Menschen. The second thing why I hate debt so much. Der zweite Grund, warum ich Schulden so sehr hasse. Is because every money that comes in my hand doesn't belong to me, I have to steward. Alles Geld, das ich bekomme, gehört nicht mir, ich muss es verwalten. And if I go into debt, I'm a very bad steward and one day I have to answer for that to Jesus. Wenn ich Schulden mache, bin ich ein sehr schlechter Verwalter und ich muss eines Tages Jesus Rechenschaft darüber abgeben. So, for instance. Zum Beispiel. A couple of years I realized I need a new car. Vor einigen Jahren brauchte ich ein neues Auto. Not I wanted, I needed. Ich wollte nicht, ich brauchte eines. It actually was a need. Es war eine Notwendigkeit. So I was thinking about what kind of car do I need, what serves the purpose to serve God. And ich überlegte, was für ein Auto ich brauche, was dem Ziel dient, Gott mit meinem Leben zu dienen. How I can go to the EPS well with all the people. Wie ich mit all den Leuten gut zum EPS fahren kann. I made my decision. Und ich traf meine Entscheidung. So, since I don't go into debt. Da ich keine Schulden machen will. I began to put money aside for the specific purpose to spend it on the car. Legte ich Geld beiseite, um es für das Auto ausgeben zu können. And I had money to buy a car. Und ich hatte Geld, ein Auto zu kaufen. Not a new one, because I don't like new cars. Kein neues Auto, weil ich neue Autos nicht mag. Never had a new car and I don't think I ever will. Ich hatte nie ein neues Auto und werde nie eines haben. Two reasons. Aus zwei Gründen. Debbie hates the smell of new cars. Debbie hasst den Geruch von neuen Autos. What? She hates that smell. Sie hasst diesen Geruch. And the second reason is the moment you drive it out of the shop, you've already left whatever 20,000 reais in the shop. Und zweitens, wenn du das Auto in die Garage bringst, hast du bereits 2,000 reais ausgegeben. That's just not how I like to live. Das ist nicht meine Art zu leben. But I had the money together to buy a car. Ich hatte das Geld zusammen, um das Auto zu kaufen. And I was going to get ready to buy one. Und ich war gerade dabei, eines zu kaufen. And I was at a meeting at EPS. Ich war an einem Treffen von EPS. And in the time of praise. Und während der Lobpreiszeit. The Spirit of God says to me. Sagte der Geist Gottes zu mir. That money, I don't want you to spend it for yourself on a car. Ich will nicht, dass du dieses Geld für dich für dein Auto ausgibst. That guy over there, he needs it more urgently than you. Dieser Mann dort drüben braucht das Auto dringender als du. So that's typically me. Das ist typisch für mich. Instantly, without discussing anything with God. Sofort, ohne mit Gott darüber zu diskutieren, I stopped praising God, hörte ich auf, Gott zu preisen, walked over to the guy and disturbed him, ging zu dem Mann hinüber und störte ihn, and I said, on Monday morning you go and buy a new car and I'm paying. Und sagte, am Montag wirst du ein neues Auto kaufen und ich werde dafür bezahlen. I do these things instantly, do not give my brain, the processor of my thoughts, time to reason. Ich mache das sofort. Ich gebe meinem Gehirn, dem Prozessor meiner Gedanken, keine Zeit zum Nachdenken. So, subtraction. Subtraktion. I sold a car. Ich säte ein Auto. 2 months later, I reaped the car that is 2 years younger than that guy's cars and nicer and better. 2 Monate später habe ich ein Auto geerntet. Ein um 2 Jahre neueres, ein schöneres und besseres. Stop living by Earth's point of view, my friend. Hör auf, nach dem Standpunkt der Erde zu leben, mein Freund. Live by Heaven's point of view. Lebe nach dem Standpunkt des Himmels. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Subscribe to our channel. Abonniere unseren Kanal. Send this to your friends. Schicke es deinen Freunden. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.